WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer kennt ihr. Ich sag's nochmal, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So. Die erste Anruferin ist Barbara, 58. Guten Morgen. Ja, morgen Domian, morgen Jürgen. Ja. Wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Ja, mir geht's wieder besser, sagen wir so. Mir ging's mal nicht so gut zuletzt, aber jetzt geht's wieder. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich hatte Montag die Sendung gesehen mit der Tanja. Mit der Tanja? Ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst, diese vielen Männer. Genau, die ja. Fast und da war ich jeden Tag ein oder zwei Männer hat. Und ja, also total krass, ne? Ja, genau. Und ich hatte dann angerufen in die Nummer und kam dann ein junger Mann, dann habe ich gesagt, für mich ist das unverständlich. Ich habe schon seit mehr als 15 Jahren keinen Sex mehr. Ach so, du bist genau das Gegenteil. Tanja, ich bin genau das Gegenteil. Tanja hat sie alle weggefrühstückt, die Männer. Ja. Jeden Tag. Und du seit 15 Jahren nichts mehr. Ja. Gar nichts mehr. Auch keine kleine Affäre mal. Gar nichts. Auch nicht gekuschelt. Nein, gar nichts. Wie kommt's? Ja, also mein Mann, der ist damals krank geworden und dann hatte er Probleme mit der Sexualität halt. Ja. Und vor 5 Jahren ist er verstorben. Mhm. Und das war für mich dann ein totaler Niederschlag. Ne? Ich hätte meinen Mann nie betrogen, ich hätte den auch nie verlassen oder irgendwas. Gut, da kann man das ja verstehen, dass du erstmal eine lange Zeit auch wegen deines Mannes dich zurückgenommen hast. Ja. Und dann ist er verstorben, dann hat man erstmal das Gefühl der Trauer und da steht einem der Sinn auch nicht nach Affären und Sex. Ja, und dann weißt du, dann hast du einen Bekanntenkreis oder beziehungsweise einen entfernten Bekanntenkreis. Ich lag ziemlich oft im Krankenhaus und da waren dann auch einige, die ich so halt kannte vom früheren Weggehen und kriegst du dann Kommentare, mein Gott, dein Mann ist schon 2 Jahre tot, das muss ja knallen, wenn man mit dir im Bett geht oder sowas, ne? Dann vergeht dir alles, dann hast du keine Lust mehr, ne? Echt? Sagen die Männer sowas? Ja, es gibt Männer, die haben wirklich einen Kopfschuss, ne? Ja, allerdings, da muss ich ja recht geben, wenn man sowas sagt. Ja. So, jetzt ist dein Mann 5 Jahre tot. Ja. Könntest du dir denn jetzt vorstellen, dich eventuell auf was einzulassen, wenn es sich ergäbe? Ich glaube nicht, dass sich das noch ergeben würde. Ich bin jetzt im Moment 90% schwerbehindert, seit ungefähr einem Jahr. Ne, ich bin amputiert und ich glaube nicht, dass ich da großartig was tun würde. Ne? Bist du Unterschenkel amputiert oder? Oberschenkel. Oberschenkel amputiert. Weswegen? Wie kam das? Das fing an mit einer Arteriosklerose. Ah. Und dann war eine Wunde, die heilte nicht mehr. Ich bin aber kein Diabetiker, aber die kriegten die einfach nicht mehr zu, durchblutungsmäßig. Ja, und dann wurde mir gesagt, der muss unterhalb vom Knie amputiert werden. Und da mein Knie schon beschädigt war, dadurch, dass ich über ein Jahr nicht mehr laufen konnte, ja, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Also wenn, dann oberhalb vom Knie, was soll ich mit dem Knie, was nicht funktioniert. Ja, ne? Ja. Wann ist das genau gemacht worden? Vorher. Wie gehst du denn damit um? Wie lebst du damit, mit der Amputation? Also, das glaubt mir keiner. Für mich war das eine Erlösung. Ich habe zu Hause über 10 Monate gelegen, nur mit Schmerzen, habe Morphium und Opiate gekriegt. Und nach der Amputation, das ist gemacht worden und darauf habe ich die ganzen Medikamente abgesetzt. Oh ja, das ist keine Schmerzen mehr. Das ist dann wirklich eine Erleichterung und eine Erlösung. Mhm. Barbara, auch wenn du sagst, es könnte sich vielleicht gar nicht mehr ergeben, gibt es denn in dir eine heimliche Sehnsucht nach Erotik oder Zärtlichkeit oder gar Sexualität? Nee. Thema ist also abgehakt. So gut wie, ne? Ich sag einfach, ich gehe mal davon aus, das ergibt sich nicht mehr und Thema ist gestrichen, ne? Ich bin jetzt noch für meine Kinder da und Ach, weißt du, der Rest der Verwandtschaft, weißt du, die noch lebt. Wenn man das so klar von über sich sagen kann, ist es ja auch okay. Man muss ja nicht mehr auf Biegen und Brechen irgendwie Sex oder Erotik haben. Wenn man es nicht will, ist auch gut. Ja, aber trotzdem sind immer noch welche da, die Bekannte oder Freunde, die sagen, das wäre wichtig im Leben. Der Körper, der würde verkümmern, wenn es nicht so wäre. Nee, das ist auch Unsinn. Wenn ja, man das will, ich auch. Ja. Aber es sind ja zwei verschiedene Schuhe. Einmal die Sexualität und zum anderen die Zärtlichkeiten und die Erotik. Gibt es da vielleicht mal eine Sehnsucht, dass du mal gerne gestreichelt werden möchtest oder dass du jemanden gerne streicheln würdest? Das schon. Ne? Das schon. Also man hat schon das Bedürfnis, mal im Arm genommen zu werden und zu kuscheln und sowas. Aber andere könnte ich mir, ich glaube, gar nicht mehr vorstellen. Also ne, da wäre ich, glaube ich, auch viel zu zurückgezogen für. Weil es schon so lange her ist. Und ja. Liebe Barbara, ich freue mich, dass es dir gesundheitlich besser geht. Das ist ja das A und O überhaupt. Und dass du keine starken Schmerztabletten mehr nehmen musst. Und wenn du Gott dich jetzt, Dank. Ja, wenn du dich jetzt mit dem asexuellen Leben arrangiert hast, sehr gut, dann ist es so. Ja, mehr oder weniger arrangieren musste, aber. Arrangieren musste, genau. Zeitbedingt ist das natürlich irgendwann dann passiert, dass das Interesse weg war. Ne? Genau. War das denn für die, in der Zeit, als dein Mann noch gelebt hat, war das für dich da schwer, darauf zu verzichten? Da warst du ja dann noch viel jünger. Ja. Da schon. Ja, muss ich doch sagen. Mhm. Also, und mir tat das immer wahnsinnig weh, wenn mein Mann den Versuch startete und dass er nicht funktionierte, der war da niedergeschlagen und was weiß ich. Und ich habe immer gesagt, mein Gott, es gibt Wichtigeres auf der Welt. Und habe ihn dann im Arm genommen und das hilft dann allen nicht. Ne? Männer ticken da, glaube ich, ein bisschen anders wie Frauen. Ja. Liebe Barbara, danke, dass du angerufen hast und uns mal so eine Sichtweise erzählt hast. Das ist ja auch, wenn wir hier so viel über Sex reden, dann gehört die andere Seite auch mit thematisiert. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt überspannt wird oder gesagt wird, mein Gott, der Sex ist alles. Mhm. Aber es gehört halt dazu, ne? Mhm. Und man sollte nicht die Menschen, die das nicht mehr haben oder nicht mehr haben möchten, irgendwie im Schatten stellen und was weiß ich, ne, dass man da so blöde Kommentare kriegt. Genau. Ne? Oder ihnen sagen, du wirst jetzt krank, wenn du es nicht hast. Ja, so ein Blödsinn, ne? Also. Ja. Ne, dann sind Millionen Pastoren und Pfarrer und sowas krank, ne? Ja. wenn sie denn ehrlich sind, ne? Wenn sie ehrlich sind. Aber ich danke für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, Jürgen, vielen Dank und alles Liebe für dein Team und macht weiter so. Dankeschön, ich richte es gerne aus. Tschüss, ciao. Tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Bert, 53. Guten Morgen, Bert. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Bert. Um was geht's bei dir? Ich rufe nochmal zum gestrigen Thema Autos an. Ich bin gespannt, was du erzählst. Ich habe da eigentlich eine wunderbare Geschichte zu erzählen, wenn sie nicht diese beiden tragischen Elemente noch mit beinhalten würde. Na, legen wir los. Aber ich fange mal an. Ja. Also ich habe von 1978 bis 1981 eine Berufsausbildung bei VW gemacht. Und die Zeit damals, Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, war ja auch so eine Zeit, wo man noch viel in die Flower Power Ära sich schwelgte und wo Autos auch noch so mit einem gewissen Freizeitsinn und mit Kult verbunden waren. Mhm. Und ich bin zu 1979, 80, dann mit meiner Clique zu einer großen Diskothek gefahren. Die kannte ich gar nicht vorher. Das war für mich das erste große Erlebnis. Und da habe ich dann das Objekt meiner Begierde gesehen. Da stand es, direkt vor der Diskothek. Jetzt bin ich gespannt. Ein VW-Bus. Baujahr 64 mit geteilter Frontscheibe, bunt bemalt, vorne mit einem riesen Reserverad und ein Yin- und Yang-Zeichen davor. Und ich habe gedacht, das Auto musst du haben. Ja, diese Busse das waren wirklich ein Traum. Auto und kein anderes. Und als nächstes schoss mir durch den Kopf, was geht hinter diesen Gardinen? Da waren auch überall Gardinen in den Fenstern, in diesem Wagen vor. Was passiert da? Alle möglichen Bilder gingen mir durch den Kopf. Ich habe mir ausgemalt, die Leute wohnen da drin, machen Weltreisen damit, alles. Und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, Bert, das wird dein Auto. Bert, dann habe ich das Glück gehabt. Ich unterbreche mal gerade eben. Ich höre von meiner Regie, dass wir ein Bild von diesem Auto haben. Das wollen wir uns mal angucken. Ja, genauso habe ich mir vorgestellt. Für unsere Radiohörer. Ein uralter VW-Bus, traumhaft. Vorne so, wie nennt man das? Vorne wie so ein Trichter. Zweifarbig in Weiß und in Rot. Und dann hat er oben auf dem Dach noch so Fenster wie in so einem Reisebus oben eingelassen. Und ein Riesenschiebedach. Ein Riesenschiebedach. Ja, erzähl mal weiter. Hast du diesen Bus dir dann irgendwann auch zugelegt? Ja, das war ein Traum, diese Zeit. Und dann habe ich ja das Glück gehabt, eine Berufsausbildung zu machen bei Chauvet. Und ich kannte da einen, den fand ich ganz nett, der war auch mehr so zurückhaltend, der war ja auch Lehrling. Und der sagte zu mir, Mensch, Bert, wenn du da eine Quelle hast, wo du so ein Auto besorgen kannst, ich helfe dir dabei, wir können den bei uns restaurieren. Mhm. Wir machen den fertig. Ja. Und dann war das so eine Zeit Ende 70er, 80er Jahre, wo viele junge Leute auch so Bauernhöfe sich mieteten. Ich habe damals auch noch auf dem Land gewohnt, in einem kleinen Dorf. Mhm. Die werden da auch diese Bauernhöfe selber bewirtschaftet haben, haben da selbst sich Gärten angebaut und Autos repariert. Und einen so einen Bauernhof kannte ich. Mhm. Da bin ich dann mal hingefahren, da hatte ich noch ein Moped. Und die sagten zu mir, überhaupt kein Problem, hier wohnt einer, der kommt aus Berlin, der hat Connections zu Berlin. Wir können dir einen Original-Sommerbus besorgen. Ach. Wie, die konnten dir einfach so einen Bus besorgen? Ja, aber einen alten, ohne TÜV und so weiter. Ja, okay, aber immerhin. Ja, damals, das war ja noch eine andere Zeit, oben, ja, ne? 1979, 80, da kriegte man die noch. Ja. Heute ist das heißt, unmöglich. Das heißt, die haben dir einen besorgt und du hast den aufgepäppelt. Genau, die und? Haben mir den besorgt aus Berlin extra, das war so ein Vermittler, da habe ich damals, ich glaube, 800 Mark oder was für gezahlt. Und dann habe ich den mit meinem Freund 4 Jahre lang restauriert. 4 Jahre? 4 Jahre. Ich habe dir alles, ich habe, überhaupt, erst haben wir es bei ihm zu Hause gemacht, dann ging das nicht mehr, dann habe ich extra eine Halle dafür gemietet. Ich habe jeden freien Tag, Wahnsinn. Den ich hatte, am Abend, am Wochenende, an dem Wagen gehangen. Wir haben alles, den ganzen Rahmen rausgemacht, neuen Rahmen rein und den lackiert und in Rot-Weiß genauso drehbare Sitze, ein Bett habe ich mir eingebaut. Sag mal, den wir hier sehen im Bild, das ist der, den du restauriert hast. Oder? Das ist nicht der, aber das ist ein Borger. Ich habe noch ein einziges Erinnerungsfoto und das konnte ich so schnell dann nicht mehr digitalisieren. Das heißt, du hast den nicht bis heute aufbewahrt? Ein Foto habe ich noch davon. Das aber du hast den Wagen nicht aufbewahrt? Nein. Ja, das kommt ja. Das sind ja die tragischen Elemente der Geschichte. Na, erzähl mal die tragischen Elemente. Ja, also wie gesagt, kurz um das noch abzurunden, ich habe mit diesem Wagen gelebt, ich habe ihn dann durch den TÜV gebracht, zweimal hintereinander und habe dadurch auch, wie das denn so ist, ne, Leute kennengelernt ohne Ende. Wir sind von einer Disco zur anderen gefahren, der Bus war der Treffpunkt, ne, wo sich alle dann getroffen haben. Mhm. Ich bin teilweise mit bis zu 10 Leuten rumgefahren. Hast du noch weite Reisen mit dem Bus gemacht? Ja, also so einmal bin ich bis Südfrankreich gefahren. Ja, immerhin. So, was ist dann Tragisches passiert? Ja, und das Schlimme war, dass ich zu der Zeit einen sehr schweren Schicksalsschlag hatte in der Familie. Meine Mutter ist aufgrund eines Verkehrsunfalls gestorben. Mhm. Und das ist in unserer Familie wie ein großer Knall angekommen, weil meine Mutter alles gemanagt hat, alles geregelt hat. Die hat auch immer befürwortet, dass ich dieses Bushobby habe und hat das so toll gefunden alles. Mhm. Und wie dem so sei, wurde ich dann leider auch arbeitslos. Mhm. Ich hatte einen Job, der mich auch irgendwie in keinster Weise so zufriedengestellt hatte. Und die Quintessenz war dann auch, dass es die Finanzierung des Busses, die bis dahin zum Teil meine Mutter auch noch mit übernommen hatte, wenn es die Steuern oder die Versicherung war, dass das wegbrach. Ich verstehe. Und mein Vater, mit dem konnte ich also überhaupt nicht gut. Der war auch Alkoholiker und der hat überhaupt keinen Sinn für sowas gehabt. Hat das heißt, du musstest den Bus dann verkaufen? Musste ich verkaufen. Ah, das ist aber schlimm. Wo so viel Herzblut drin gesteckt hat. Eieieiei. Ja. Und ich musste den, damals kam die Oldtimer-Zeitung aus. Das war die erste Ausgabe, das weiß ich noch. Die kam gerade in dem Jahr raus. Da habe ich den dann reingesetzt in der Bitte zu meinem Vater, dass ich zumindest den Höchstpreis damals kriegen sollte. Mit Foto. Ich habe den fotografiert. Moment, du hast den für 800 gekauft. Ja. Dann kannst du noch im Nachhinein rekonstruieren, wie viel Geld du da reingesteckt hast. Arbeitsstunden, Domian, ja. Arbeitsstunden, Schweiß und Blut. Ja. Bestimmt ich sag ja, die Arbeitsstunden sind unzählbar und dann die ganzen Reparaturmaterialien. Ne? Also das kannst du gar nicht beziffern. Nee, aber wie viel Geld hast du denn dann bekommen, als du ihn verkauft hast? 2800 D-Mark. Das war und zu ich wenig. Bin mir bis heute nicht sicher, ob ich das nicht auch meinem Vater abgeben musste. Du wolltest das in diese Zeitung setzen, das wolltest du gerade erzählen, und dann wollte der Vater das nicht oder wie? Doch, der hat das natürlich gleich mit unterstützt, weil man so ein Auto ja zu der Zeit auch nur in so einer Oldtimer-spezifischen Zeitung überhaupt reinsetzen konnte, weil ältere Leute, die ich kannte, so Gesellen und Meister auch in der Firma, die haben zu mir gesagt, ich wäre schwachsinnig. Das war ja so eine Zeit in den 80er Jahren, die haben gedacht, der Junge ist krank, was will der mit zum Auto, der soll sich ein modernes Auto kaufen. Das war damals die Philosophie. Heute ist es genau andersrum. Wie schade. Heute so viel Geld, so viel Arbeit rein investiert und dann für 2000 D-Mark, ja. D-Mark ist das Ding. Ja. Da blutet dir heute wahrscheinlich noch das Herz. Ich habe Albträume immer noch davon. Das ging so weit, dass ich sogar 6 Monate nach dem Kauf den Käufer versucht habe, wieder ausfindig zu machen. Den hatte ich da ja noch, hat ihn angeschrieben. Und er sollte mir unbedingt sagen, was mit dem Bus ist oder ob ich den nicht zurückkaufen könnte. Aber das hat und nicht funktioniert. Und der hat mir gesagt, dass er den angeblich verschrottet hätte, weil die Vorderachse kaputt ist, was ich bis heute nicht glaube. Ich glaube, er wollte auf keinen Fall, dass ich den Bus nochmal zu sehen bekomme, oder der hat das Schnäppchen seines Lebens gesehen. Wahrscheinlich. Deswegen auch nochmal mein Aufruf, weil ich weiß, er ist nach Süddeutschland, nach Donau-Eschingen gegangen. Wenn dieser Mensch noch irgendwie lebt oder wenn es noch ein Lebenszeichen von meinem Bus gibt, dann sollen sie, wenn es geht, irgendwie sich an euch wenden. Ich glaube, der war heute ein Vermögen wert, dieser Bus. Er ist heute 50 bis 100 Euro. Das glaube ich auch. Lieber Bert, danke, dass du uns deine Autogeschichte erzählt hast. Und vielleicht meldet sich jemand und du kriegst deinen Schatz wieder nach so vielen Jahren. Ja, wer weiß? Zumindest ein Bild oder irgendwas oder irgendeiner weiß vielleicht was, wo der Wagen in Süddeutschland gelandet ist. Ja, so viele gibt's davon nicht mehr. Das gewöhnlich aus. Nee, vielleicht kriege ich ja noch mal eine Mail. Ja, vielleicht. Danke, dass du angerufen hast, Bert. Alles Gute. Ja, danke. Ne? Tschüss. Auch ciao. An dein Team. Tschüss. Danke, tschüss. Zu dieser Zeit, als Bert seinen VW-Bus gehegt und gepflegt hat, habe ich Käfer gefahren. Ich war ein eifriger Käferfahrer und fand die Autos damals super. Finde die heute immer noch super. Nicht die neuen, aber die alten sind wirklich tolle Autos gewesen und bin da kreuz und quer durch Europa mitgefahren mit meinem Käfer. Ali, 23, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hi. Hallo Ali, dein Thema. Mein Thema, ja. Thema für mich persönlich, schwere Liebe, würde ich mal sagen. Schwere Liebe, ja. Ich erzähle dir mal eine kurze Geschichte. Ja, gerne. Ich hatte früher eine Beziehung gehabt, die ging 3 Jahre. Dann haben wir uns getrennt. Das ist ja Nebensache. So, dann war ich erstmal ein Jahr, war erstmal ein Jahr Funkstille. Dann hier in unserer Stadt, da gibt's so eine Shisha-Bar, die hat neu aufgemacht. Shisha-Bar, weißt du, was das ist, ne? So, nee, was? Wasserpfeifen, wo man Wasserpfeifen rauchen kann. Ach so, okay. Genau. Dann bin ich da mal eines Tages reingegangen und dann habe ich da eine junge Dame gesehen an der Kasse. Die ist mir sofort seit dem ersten Tag aufgefallen, direkt. Aber ich habe nie den Mut gehabt, sie anzusprechen. Bin mit den Jungs dann immer tagelang hintereinander hingegangen. Die waren dann natürlich auch irgendwie ein bisschen entsetzt. Sagen, ja, warum? Die waren doch gestern schon da. Warum müssen wir denn heute wieder dahin? Das hat dann immer ist dann immer so weitergegangen, bis wir dann irgendwann das Gespräch aufgefunden, bis wir miteinander gesprochen haben. Und danach haben wir uns auch direkt die Nummern ausgetauscht und haben uns auch direkt getroffen. Wir haben uns auch direkt ineinander verliebt, sage ich mal so. Ja. War alles wunderbar, alles gut. Der Laden gehört ihrem Vater, will ich vorneweg sagen. Das ging dann alles so weiter. Wir waren glücklich zusammen, 1, 2, 3, 4 Monate, bis der Vater das dann irgendwann rausgekriegt hat. So, du weißt ja, bei den Türken ist das ja immer so eine Sache, wenn die Tochter einen Freund hat und ist ja immer sehr anstrengend. Dann hat er gesagt, da hat er mich angerufen und sagte, hier, komm mal in den Laden, ich glaube, wir müssen mal reden. Da habe ich natürlich erstmal ziemlich Angst gehabt. Da habe ich mich da hingesetzt, wir haben uns unterhalten. Bist du denn, Zwischenfrage, bist du denn auch türkischstämmig? Ich bin auch türkisch. Okay. Ich bin auch türkischstämmig, ja. Sie auch und ich auch. Wir haben uns dann da hingesetzt, ganz normal geredet. Der hat auf mich einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht, sage ich mal so. Nicht so, wie man das normalerweise von den türkischen Vätern erwartet. Der sagte, ich bin nicht so ein altmodischer Vater, ich bin eher so ein moderner Vater. Ja. Ich habe ihm halt so weiß gemacht, hier, ich meine es ernst mit seiner Tochter. Ich habe ernste Absichten. dass ich, also das wollte ich ihm halt zeigen, dass er von mir kein schlechtes Bild hat. Mhm. War auch alles okay, wir haben so indirekt seinen Segen bekommen, war alles gut. Der hat dann gemeint, ich will halt nur wissen, wo sich meine Tochter aufhält und was ihr macht. Mehr will ich nicht. Noch klingt alles gut. Ja, pass auf, das klingt alles wunderbar, alles super. Aber? So, pass auf, und dann irgendwann hat er dann gesagt, ich will, dass du für mich arbeitest, so an Wochenenden, ja? Mhm. So ein bisschen aushelfen, dann können wir uns ein bisschen kennenlernen. Was ich dir auch noch vorneweg sagen will, der arbeitet ein Kollege von ihm, der arbeitet da schon seit der Eröffnung, arbeitet er für den. Mhm. Seitdem ich da angefangen habe, habe ich gemerkt, dass dieser Typ irgendwas gegen mich hat. Also dem hat das nicht gepasst, dass ich da bin. Der Kollege. Das hab ich, ja, das hat man gespürt, das hat man gemerkt. Ja. Und dann wurde das irgendwann so extrem, der hat mich dann so schlecht geredet, ich weiß das, ja. Dass es dann irgendwann zum Rausschmiss kam. Ja. Hat mich dann gefeuert, ich habe mir nichts dabei gedacht, okay, alles klar. Das hat jetzt, sich dann aber auch... Jetzt müssen wir zum Kern der Sache kommen. Zum Kern der Sache? Ja, jetzt müssen wir kommen. Der hat dann irgendwann so einen Hass auf mich entwickelt. Wer? Der Vater? Der Vater, ja. Mhm. Der sagt, ich will nicht mehr, dass du mit meiner Tochter zusammen bist. Mhm. Hat mir gedroht und dies und das. Aber wirklich so extrem, obwohl ich nichts gemacht habe. Du hast nichts gemacht? Es gab nur ein Nichtverstehen mit diesem Bekannten, der in dem Laden gearbeitet hat. Genau, richtig. Und richtig. So, jetzt ist der Vater auch gegen dich. Jetzt gehen wir mal in die Jetztzeit. Bist du mit diesem Mädchen noch zusammen? Ja, ja. Natürlich. Sie steht zu 100%. Bist du heimlich mit diesem Mädchen zusammen? Das heißt heimlich. Weil meine Eltern wissen das. Deine, aber weiß der Vater das auch noch? Der weiß das noch. Mhm. Ja, ja. Und arbeitet er denn richtig gegen euch? Ja. Er tut wirklich alles dafür, dass diese Beziehung wirklich zugrunde geht. Er hat sie zu Hause eingesperrt. Sie geht normalerweise arbeiten und das lässt er nicht mehr zu, weil er dann glaubt, dass wir uns dann treffen. Das will er vermeiden. Erstens. Zweitens hat er ihr das Handy weggenommen. Wie alt ist denn das Mädel? Das Mädchen ist 19. 19. Mhm. Aber kann die denn nicht mit ihrem Vater sprechen nach dem Motto, was ist los? Der Mann ist so verkorkst, der hat wirklich die Rolladen runtergezogen. Mit dem kann man einfach nicht mehr reden. Mhm. Kann deine Freundin denn über die Mutter nichts rausbekommen, was da los ist mit dem Vater? Über die Mutter, ja, das Problem ist, die sind getrennt. Also Mutter und Vater. Achso, und deine Freundin lebt bei dem Vater? Lebt beim Vater, genau, richtig. Mit den zwei kleinen Brüdern. Hast du denn einmal mal versucht, ein Gespräch zu suchen oder zu finden mit dem Mann? Sie hat darauf angesprochen, ich habe gesagt, ich möchte gerne mit ihm reden. Und sie hat mir dringend davon abgeraten. Warum? Weil sie kennt ihren Vater natürlich am besten. Sie hat gemeint, wenn du das machst, das wird nicht gut enden. Bitte tu das nicht. Glaubst du das hundertprozentig? Ich glaube ja immer, dass ein Redeversuch nicht schlecht ist. Ja, die Absicht habe ich auch. Ich denke immer an das Gute. Wenn du bei dem ersten Gespräch damals schon einen guten Eindruck hinterlassen hast, immerhin hat er dich in seinen Laden geholt. Vielleicht besteht eine hauchdünne Chance, dass man darüber sprechen kann, warum er dich jetzt so ablehnt. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht hat der andere was Falsches über dich erzählt. Kann ja sein. Jetzt pass auf, Domian, meine Mutter wusste das ja mit mir und meiner Freundin, mein Bruder auch, ich habe einen älteren Bruder, der ist 35. Mhm. Die haben ja davon mitbekommen und dann hat sich meine Mutter natürlich darüber aufgeregt, warum er so einen Hass auf mich hat. Mhm. Und dann hat meine Mutter und mein Bruder haben sich mit dem getroffen. Die haben zu dritt, pass auf, an einem neutralen Ort und wollten das ausdiskutieren. Aber der Mann war von seiner Meinung so überzeugt, er hat gesagt, ich will das nicht. Der Junge tut meiner Tochter nicht gut. Ich will das einfach nicht. Okay. Meine Mutter versucht, das in Angst. Aber es ging nicht. Okay, er sagt, ich will das nicht. Der Junge tut meiner Tochter nicht gut. Genau. Da ist ja dann die logische Folge, dass man fragt, warum tut der Junge ihrer Tochter nicht gut? Ja, hat meine Mutter den auch gefragt. Hat er nichts gesagt. Es hat einfach so, der hat kein gutes Umfeld. Der ist ungläubig. Blablabla, hat wirklich Lügen auf Lügen. Kann das sein, dass es aus der Ecke kommt, dass er vielleicht ja etwas radikalerer Gläubiger ist? Nein, das ist er nicht. Nein. Nicht mal das. Also nicht das, mal das, das, dass man das so erklären könnte. Nein. Ja, schwierig. Also da muss eigentlich deine Freundin, die ist 19, bald 20 vermutlich, dann muss die als junge erwachsene Frau sich mehr gegen ihren Vater durchsetzen, finde ich. Ja, das versucht sie ja, aber sie hat auch irgendwo ein bisschen Angst vor den Konsequenzen. Ja, natürlich. Aber, aber irgendwie letztendlich ist es ihr Leben. Und wenn der Vater das nicht wirklich erklären kann und nicht mal mit dir ein Gespräch sucht, dann muss sie ihre Konsequenzen ziehen. Und dann sollte sie vielleicht auch bald da ausziehen. Ja, das hat sie auch, also damit hat sie auch schon gespielt, weil das hat irgendwo lang und dann, keinen Sinn mehr. Und dann seid ihr ja etwas freier, wenn sie schon mal da ausgezogen ist. Also wenn sich sogar deine Mutter mit dem schon getroffen hat und es keine Gesprächsebene gibt, ist es vielleicht wirklich kompliziert, wenn du dich mit dem triffst. Aber weißt du, was hast du zu verlieren? Ich würde es trotzdem ihm mal anbieten. Und wenn er dann darauf nicht eingeht, gut, dann kannst du für dich sagen, ich habe alles ausprobiert. Meine Mutter hat gesprochen, ich habe versucht zu sprechen, mehr kann ich nicht machen. Daran habe ich auch gedacht, dass ich das einfach mal versuche. Ich meine, schlimmer kann es nicht werden. Genau, es kann nicht schlimmer werden. Und dann vielleicht lässt er sich darauf ein, das wäre ja schon mal ein gutes Zeichen. Und dann kannst du ja ganz sachlich und freundlich dahin gehen. Und wenn er von vornherein das abbügelt, ja gut, dann geht's halt nicht. Dann geht es nicht und dann muss deine Freundin ihre Konsequenzen ziehen. Dann hast du zumindest alles getan, was du tun kannst. Ali. Schwierige Liebe. Das stimmt, das ist wirklich echt schwierig. Ja, das tut mir leid, ja. Da müsst ihr jetzt auskämpfen. Am ehesten muss das deine Freundin auskämpfen. Das ist sicher auch ein Teil ihrer Emanzipation von ihrem Vater, des Erwachsenwerdens. Ich meine, der Typ muss sich doch irgendwo auch denken, also ich denke mir, dass er sich denkt, was ein zäher Hund. Ja, also denkt er über mich, weil der hat ja wirklich ja schon alles gemacht. Mhm. Und da denke ich, Junge, guck mal, der ist ja immer noch mit meiner Tochter zusammen. Ja. Weißt du, dass der dann vielleicht irgendwie dann sagt, ja, okay, vielleicht ist er doch was Wahres. Vielleicht ist das ja wirklich der Richtige für sie. Ich kann das Verhalten von diesem Mann überhaupt nicht verstehen. Wenn der irgendwas gegen dich hätte, dann müsste der, das ist ein erwachsener, älterer Mann, dann muss der sagen, so, ich setze mich jetzt mit dem Jungen zusammen und dann klären wir das. So macht man das. Normal schon, ja. Also, Ali, versuch es nochmal. Mach noch einen Versuch und dann hast du alles getan und dann muss man weitersehen. Dann muss deine Freundin weiter agieren. Aber versuch du, mach einen Versuch noch. Okay? Das werden wir auf jeden Fall tun. Wir bleiben dran. Alles Gute wünsche ich dir und euch. Ich danke dir vielmals, Domian. Sehr gerne. Tschüss, Ali. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Für ein Filmprojekt über diese Sendung hier suchen wir Leute, die uns regelmäßig nachts hören und die auch nachts arbeiten und bereit sind für ein Interview. Und wir besuchen im Besonderen Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter, Nachtwächter, Lkw-Fahrer oder auch Taxifahrer. Also wenn ihr regelmäßig uns hier verfolgt und ihr gerne darüber sprechen wollt in einem Fernsehinterview, dann meldet euch doch bitte unter domian@wdr.de Betreff oder Stichwort Film und dann werdet ihr von uns hören. Also wir suchen für ein Fernsehfilmprojekt diese gerade genannten Leute. Mal gespannt, wer sich da meldet. 1.28 Uhr, hier ist Benno. Benno ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Benno. Hi, grüß dich, Domian. Hallo, Benno. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ich habe in den letzten ein, zwei Nächten, ich bin also nachts ein bisschen schlafgestört und dann gucke ich deine Sendung oder andere Dinge und auch zeichne mal was auf. Jedenfalls, es geht um Dokumentationen, die sich mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, wie es da in staatlichen Einrichtungen mit Psychiatrie und nach Odenwaldschule und du weißt, welche Richtung ich gehe, ne? Kam denn vorgestern eine Dokumentation, wo auch mal die private familiäre Seite beleuchtet wurde. Ich weiß nicht, auf dem NDR3 oder wo das gelaufen ist. Und da hat das mich wieder so durchgeschüttelt. Ich konnte da kaum hingucken. Ich kriegte fast Brechreiz. Was heißt die private familiäre Seite beleuchtet? Kinder wurden ja nicht nur von der katholischen Kirche misshandelt. Achso, ne? Du meinst von den dass es als Missbrauch auch in den Familien damals natürlich gab. Es gab sicherlich auch, ich rede nicht von sexuellem Missbrauch. Ja. Eine derartige Grobheit ist also eigentlich so, dass Kinder dann Selbstmord begehen. Im Nachbarhaus hat sich ein Kind umgebracht mit E605. Bist du denn auch früher geschlagen worden? Geschlagen? Ich bin halt totgeschlagen worden. Von wem? Ja, von meinem Vater. Ah. Meine Mutter stand daneben und hat mit ihm gemeinsame Sache gemacht, weil in dem Moment, wo er mich haut, haut er sie nicht. Mhm. Mhm. Weswegen hat er dich geschlagen? Soll ich mal eine ganz kurze Geschichte? Ich bin mal als 8-9-Jähriger, das war in Nordrhein-Westfalen mit Landkanal, mit meinen Spielkameraden im Herbst, das war so 10 Grad plus oder so, an so einem kleinen Wasserlauf lang gewesen, mit haben wir kleine Schiffchen gebastelt und da bin ich in den Bach geflogen, also gestolpert. Und dann bin ich nach Hause gekommen bei Temperaturen zwischen 5 oder 10 Grad, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Du warst ganz nass? Klitschenass und durchgefroren. Eine Stunde später war ich zu Hause. Und ich habe mich nicht getraut, meinen Eltern zu sagen, hey, es geht mir nicht gut, ich bin nass. Ich habe mich zusammengerollt neben dem Kohleofen und versucht, so zu tun, als wenn nichts wäre. Die haben das irgendwann gemerkt, dass ich pitschepatsche nass war. Ich wollte sagen, eigentlich muss deine Mutter das doch gesehen haben. Nein, ach, derartige Oberflächlichkeiten werden nicht wahrgenommen. Und jedenfalls, als sie spitz gekriegt haben, da wäre die normale menschliche Reaktion auch zu diesen Zeiten in 50er, 60er Jahren gewesen. Mensch, Junge, was passiert? Stattdessen wurde mir vorgeworfen, du hast nasse Klamotten und ich kriegte eine Tracht Prügel. Ohne zu fragen, was ist passiert? Das interessierte nicht. Warum ich hatte nasse Klamotten, das passte nicht in den Abend rein und dann wurde ich vermöbelt. Von dem Vater. Ja, na, ich erzähl dir jetzt, ja gut, ich erzähl dir das Drastische, was passiert ist. Ich bin dann natürlich schon als Kleinkind zum Bettnässer geworden. Und dann ist eine Situation gewesen, dass man natürlich abends weniger Flüssigkeit zu sich nehmen sollte. Okay, habe ich auch mehr oder weniger kapiert, weil ist nicht so schön, in seiner eigenen Jauche aufzuwachen. Und dann ist es passiert, dass meine Schwester sich aus der Gefriertruhe für damals 15 oder 20 Pfennig ein bisschen Wassereis genommen hat. Und das war aber verboten. Und weil ich eine halbe Stunde vorher selber gefragt hatte nach Eis und man mir gesagt hatte, lass das mal, sonst schwimmst du heute Nacht wieder weg, habe ich es nicht gemacht. Meine Schwester hingegen hat dieses Eis unter ein Stuhlkissen beim Abendbrot gelegt und das war das Stuhlkissen, auf dem ich gesessen habe. Ach du lieber Gott. Warum hat die das heruntergelegt, um dir einen Streich zu spielen? Entweder das oder sie hat es nicht mehr essen können. Also das mit dem Streichspielen würde ich nicht von der Dingens. Und die hat die hat das aus einer Gefriertruhe von euch, aus eurer Hausgefriertruhe genommen. Ja. Die ihr damals schon hattet, was ja erstaunlich ist. Das hatten ja nicht viele Leute. War ein 60er, Ende der 60er, Anfang der 60er. Okay, und dann war das Eis nur geschmolzen auf dem Stuhl. Ja, und ich saß da drauf, unter dem Stuhlkissen lag das und dann war natürlich, weil ich eine halbe Stunde vorher gefragt, meine Schwester hat ja nicht gefragt, die hat quasi geklaut, sag ich mal, und dann, weil ich ja eine halbe Stunde vorher gefragt habe und eine negative Antwort bekommen habe, muss ich natürlich das Eis gestohlen haben. Nun saß die ganze Familie da im Küchenraum, meine drei Geschwister, mein Vater und meine Mutter. Und dann ging mein Vater natürlich betrunken wie immer. Und der hatte sowieso das Gefühl, dass ich des Teufels Kind bin. Ich habe wohl nicht so funktioniert, wie er sich das in seinem Waffen-SS-Schädel vorgestellt hat. Aber wann und wie hat er denn gesehen, dass dieses Kissen nass ist? Das muss so gewesen sein, dass ich gemerkt habe, da ist was. Bin aufgestanden, habe da drunter gepackt und hey, was ist das denn? Aha. Und dann hat er gedacht, dass du da reingepieselt hast, oder wie? Nein, das Eis. Das war das Eis. Was hat er dann mit dir gemacht? Das war eine Prügelorgie, sowas habe ich noch nicht. Dann hat er auf mich eingeschlagen, wie so ein Gestörter, mit allem, was ihm in der Hände kam oder auch mit den blanken Fäusten. Und ich soll zugeben, dass ich das Eis gestohlen habe. Ich sage, ich war das nicht. Da hat er weiter auf mich eingeprügelt. Warst du das nicht? Sag die Wahrheit. Dann hat er weiter und weiter auf mich eingeprügelt. So lange, bis ich gesagt habe, Du warst es. Dass ich es gewesen bin, nur um noch mehr körperlichen Qualen zu entgehen. Und dann kam die Antwort darauf, weil du vorher nicht die Wahrheit gesagt hast, wirst du jetzt noch dreimal mehr vermöbelt. Ich war grün und blau am ganzen Körper, ich wollte nicht mehr leben. Wie oft kam in deinem Leben, in deiner Kindheit, solche Orgien vor? Wenn man als Zweijähriger erlebt, wie live erlebt, wie eine Abtreibung abgeht mit einem Besenstiel und man steht als kleiner Windelpisser in der Türlücke und erlebt das, dann kriegt man schon mal das Gefühl, dass da irgendwie was nicht richtig ist, was natürlich dazu führt, dass man ratzfatz auch zum Bettnässer wird. Wie oft bist du denn für so stark vermöbelt worden von deinem Vater? Ich meine, diese Bettnässerei haben die ja mit ihrer Höllennummer da ausgelöst. Und dadurch bin ich, und dann wurde ich natürlich, wenn das zwei, dreimal die Woche passierte, nicht jedes Mal, aber öfter gab's was an die Fresse und ja, du Schwein, du. Benno, ist dein Vater alt geworden? 73 Jahre alt. Als du dann erwachsen warst, wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, ich hätte ihn ja fast totgeschlagen. Als ich 18 war, hat er mir eine gedingelt und ich habe ihm das vorher angekündigt, packst du mich mal an, geht's ab. Und ich bin dann auf ihn losgegangen mit dreimal oder zweimal, also bin ich zum Schluss von ihm rund. Das war mein größter Fehler, dass ich ihn nicht totgeschlagen habe, denn dann wäre es öffentlich geworden. Ja, sei froh, dass du es nicht gemacht hast, dann hättest du jetzt einen Menschen auf dem Gewissen. Als kurz bevor er gestorben ist, war ich im Krankenhaus, habe ihn in den Arm gehalten, er hatte Blutkrebs oder was. Und dann habe ich ihn in den Arm genommen und festgehalten. Und dann nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde, ich kann die Zeit nicht genau benennen, bin ich raus aus dem Zimmer, habe da im Flur rumgeschrien. Ich war irgendwie nicht mehr richtig bei Sinnen. Hast du ihm denn vergeben? Bitte? Hast du ihm vergeben? Niemals. Niemals. Warum hast du ihn dann im Arm gehalten, so lange, als er schwer krank war? Ich habe gedacht, einmal jetzt, bevor er am Abpfeifen ist, dass er da vielleicht doch noch mal was sagt. Ach so, dass er sich... Hatte auch. Was hat er denn gesagt? Ja, nicht zu mir. Das war sein letzter Scherz. Ein paar Stunden später war meine Schwester wohl, die hat mir das ja mit dem Eis eingebrockt, die war dann noch nach mir bei ihm auf der Intensivstation. Was hat er gesagt? Der hat dann gesagt, der Benno, der ist ganz anders, als ich immer gedacht habe. Das hätte er mir selber sagen müssen. Ich verstehe. Das wäre schon ein versöhnlicher Satz gewesen. Das war sein letzter übler Scherz. Lieber Benno, es war ein kleiner Einblick in deine traurige Vergangenheit als Kind. Das kann ich mir vorstellen, dass das immer hoch... Ein Gutes hat es. Bevor ich aufgebe, mache ich mir lieber einen Spruch von Martin Luther zu eigen, habe ich mir schon zu eigen gemacht. Aus einem zaghaften Arsch kommt kein fröhlicher Furz. In diesem Sinne, ist mein Mantra. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von dir. Okay. Lieber Benno, danke und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao. 1:37 Uhr. Oliver, 44. Guten Morgen. Ah. Jetzt 45. Ach, entschuldige. Lieber Oliver, 45. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Wie mir gerade deine Redakteure im Hintergrund gesagt haben, sollte ich direkt damit anfangen, dass ich seit 25 beziehungsweise 26 Jahren an Polytoxikomanie leide. Das erklärst du uns mal, was das ist? Polytoxikomanie ist ein Therapeut, wo ich mal war, der hat gesagt, der knuspert alles, was Kirmes im Kopf macht. Der knuspert alles, was Kirmes im Kopf macht. Das erklären wir und klärst du uns jetzt auch noch, was du damit meinst. Alkohol, Marihuana, Speed, Kokain, Heroin. Verstehe. Also Poli. Du pfeifst ja alles rein, was irgendwie einen Rausch verursacht. Richtig, ganz genau. Seit 26 Jahren. Seit 26 Jahren. Was hast du heute schon alles in dir? Ich muss dir sagen, ich bin relativ sauber geworden. Das Einzige, was ich noch nehme, sind Psychopharmaka, die ich vom Psychiater verschrieben bekomme. Ich wohne nah an der holländischen Grenze. Der Psychiater ist ein Niederländer und der sagt, wenn du einen Joint an einem Abend rauchst, ist okay. Machst du das? Das mache ich. Mhm. Plus Psychopharmaka. Plus Psychopharmaka. Was wäre, wenn du diesen Joint nicht rauchen würdest? Normalerweise könnte ich eigentlich drauf verzichten, aber es sind so in den ersten ein, zwei Wochen Schlafstörungen, die man hat. Mhm. Und aber eigentlich ist es lächerlich, weil ich habe den Entzug von Alkohol geschafft, ich habe den Entzug von Kokain geschafft, ich habe den Entzug von Heroin geschafft, ich war im Methadon-Programm und habe von Methadon entzogen, was tausendmal schlimmer ist. Das hast du alles geschafft. Heroin oder sonst noch was. Das hast du alles geschafft. Habe ich alles geschafft, aber diesen Joint am Abend, da kann ich nicht von lassen. Mhm. Wie kam das denn überhaupt, Oliver, dass du so viele Jahre all das getan hast? Ich habe damit angefangen, es fing schon im Kindergarten an, dass ich gemobbt wurde. Ich weiß nicht, Kindergarten kennst du bestimmt auch, warst du sicher auch. Mhm. Und da hat jeder seinen Platz, wo man sitzt und wo man isst und dann draußen spielt und wie auch immer. Und ein Junge hat unter meinen Sitz gekackt. Ich sage das jetzt mal so ganz klar und offen, wie es war. Mhm. Er hat unter meinen Sitz gekackt und hat dann behauptet, ich wäre es gewesen. Das ist nicht schön. Nee, mit Sicherheit nicht. Und das ist nicht schön. Das war meine erste Mobbing-Erfahrung. Und das ging dann immer weiter. Immer weiter. Das Verrückte ist ja, dass viele solche Sachen in ihrem Jugendlichen oder Kinderleben erlebt haben und die sind dann nicht drogenabhängig geworden. Und andere, so wie du, die werden dann so extrem drogenabhängig. Ja. Bist du denn... Kannst du mir das erklären? Nee, das kann ich ja nicht erklären. Da musst du wahrscheinlich viele Jahre Tiefenanalyse, Psychoanalyse machen, bevor man das erklärt. Ich habe mehrfach Therapien gemacht und... Weißt du, letztendlich, Oliver, ist es auch gut, du bist ja der Hölle entflohen. Du hast ja einen großen Erfolg geschafft. Du hast all das sagt mir mein Arzt auch immer wieder. Das finde ich allerdings auch. Da ziehe ich auch einen Hut vor dir. Weil was du gerade aufgezählt hast, wo du raus bist, Heroin, Alkohol, Kokain, das ist schon Methadon. Das ist schon eine große Leistung. Spritzt und alles. Das ist schon eine große Leistung. Du kennst genug Leute. In Essen auf der Toilette bei Hertie habe ich mir das Wasser auf der Toilette gezogen und Knaller gemacht. Mhm. Ich habe nur das verflucht große Glück, dass ich gesund geblieben bin. Kannst du mir denn erklären, woher HIV, du? Ich habe kein HCV. Nichts. Ja. Kannst du mir denn erklären, woher du diese Kraft wiederum genommen hast, dich aus am eigenen Schopf da rauszuziehen? Weil es einfach nur noch unerträglich war. Mhm. Mhm. Und wie ich gerade gesagt habe, es ist alles nicht so schwierig. Mhm. Nur mit dem Scheiß Joint am Abend komme ich nicht klar. Belastet dich das, dass du noch an diesem einen Joint hängst? Ehrlich gesagt, Domian, nein. Mhm. Also, ich will mal sagen, wenn du so eine Vergangenheit hinter dir hast und das alles geschafft hast und das jetzt bei diesem einen, ich will es nicht schönreden und man soll es nicht nachmachen, um Gottes Willen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich würde es niemandem empfehlen. Nein. Aber wenn es jetzt wirklich so begrenzt ist, dass es nur dieser eine Joint ist und es dich auch nicht seelisch groß belastet, dann könnte man ja vielleicht sogar wirklich drüber hinwegsehen. Das sagt mein Arzt auch. Ja, das beruhigt mich, dass der das auch sagt. Es darf natürlich nicht mehr werden. Nee, das hat er mir auch gesagt. Also ich bin da auch bei ihm unter ständiger Kontrolle. Und er sagt, wenn der mal irgendwas anderes bei mir findet oder sonst irgendwie was, dann kriege ich aber rechts und links und sowas von wie in die Fresse. Also jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Ich verstehe. Was machst du eigentlich im Moment? Kannst du noch einem Beruf nachgehen? Nein, ich bin leider erwerbsunfähig. Hab jetzt zweimal die Rente beantragt und die ist zweimal durchgegangen. Das muss man dann alle 2 Jahre machen. Und jetzt habe ich die Rente bis 2036 bewilligt bekommen. Ja. Also bis zu meinem 67. Lebensjahr. Und kommst du damit ganz gut über die Runden? Ja, wie man mit knapp 405 Euro so über die Runden kommt, ne? Ja, gut, das ist natürlich sehr wenig. Natürlich ist das sehr wenig. Lebst du alleine? Aber ich meine, ich habe im Fernsehen gehört, das läuft darauf zurück, dass man die Leute nicht mehr alle 2 Jahre an die Kartendarre nimmt und ihnen sagt, ja, ihr müsst jetzt wieder neu beantragen und wir wollen von euch unbedingt und dies und das und einen ärztlichen Nachweis, sondern dass man sagt, ja, bei psychisch erkrankten Menschen, lasst sie lieber in Ruhe. Ja, genau. Dann kann kannst du jetzt eine sagen? Genesung ja, vielleicht besser oder schneller erfolgen, als wenn man Menschen wie mich unter Druck setzt. Genau. Kannst du sagen, dass du jetzt auch wieder Lebensfreude genießen kannst und erlebst? Nein, im Moment leider nicht. Im Moment leider nicht. Warum? Ich habe wohl eine bipolare Störung und im Moment... Eine seelische Erkrankung ist das? Ja, befinde ich mich halt wieder in einem unheimlichen Tief, in einer depressiven Phase. Ja. Und diese bipolare Störung kennt dein Arzt auch und der behandelt dich auch darauf? Ja. Und der hat das dann auch mit dem Joint gesagt, dass das nicht dann dadurch noch schlimmer wird? Nein. Okay. Nein, das hat keinen... momentan bin ich medikamentös eigentlich sehr gut eingestellt. Mhm. Aber du weißt ja vielleicht, wie das bei Bipolaren ist. Ja, das weiß ich. Das ist so himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode tiefst betrübt. Und jetzt bist du gerade in so einer Tiefphase. Jetzt bin ich gerade. Ja, aber schon länger. Oliver, meine Psychologin wird dich jetzt mal zurückrufen. Du weißt, dass es gerade für diese Störung auch wirklich gute Therapien und Medikamente gibt. Und ich möchte dir Mut machen, nach vorne zu sehen. Du hast schon so viel geschafft. Du bist durch solche Höllen gegangen, das erahne ich. Dann wirst du diese kleine Hölle, in der du im Moment steckst... Meinst du wirklich, das schaffe ich? Ja, das glaube ich. Aber das sage ich wirklich nicht nur, um dich einfach zu trösten. Da bin ich fest von überzeugt. Wer das geschafft hat, was du gerade aufgezählt hast, schafft diese Erkrankung der Bipolarität mit links. Und du auch. Wenn du das wirklich ernst meinst. Das meine ich wirklich ernst. Du hast einen guten Arzt an deiner Seite, das ist wichtig. Und du bist, vom Grundcharakter musst du ein starker Typ sein, sonst wärst du jetzt schon tot. Ah, man hat mir schon in der Psychiatrie beziehungsweise in der Therapie, wo ich in der psychosomatischen Klinik war, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung unterstellt. Ja, das machen die. Was die alles manchmal unterstellen, muss man auch nicht immer alles ganz so ernst nehmen. Lieber Oliver, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Claudia, meiner Psychologin, zurückgerufen und dann kann die auch noch mit dir in Ruhe weiterreden und dir sicher noch ein paar gute Tipps geben. Mache ich gerne. Domian, darf ich bitte ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Du sagst der Claudia deine Anschrift und dann schicke ich es dir. Super. Ich drücke dir die Daumen und wünsche gute Besserung und toi toi toi und das wird schon. Ich bin ganz sicher. Oh, das tut mir so gut. Das freut mich sehr. Tut mir so gut, wenn du mir so einen Zuspruch gibst und Glauben an mich hast. Ja. Das ist toll. Vielen Dank. Das sage ich ehrlich. Lieber Oliver, du legst auf und wir melden uns gleich. Eine schöne Nacht. Dankeschön, dir auch nachher. Tschüss. Ciao. Ciao. Und weiter geht es mit Frank, der ist 53. Guten Morgen, Frank. Hallo. Hallo, Frank. So, jetzt zu dir. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine Stieftochter ist magersüchtig, schon 2,5 Jahre. Ja. Und jetzt ist die Grenze erreicht, wo die Beziehung von uns kaputt geht hier. Ich bin jetzt 11 Jahre in der Beziehung, im 11. Jahr. Also die Beziehung zwischen dir und der Mutter, dem Mädel. Mhm. Lebt ihr alle in einem Haus, in einer Wohnung? Wir haben hier ein Haus. Wir haben ein Haus gebaut, leben jetzt 6 Jahre hier zusammen im Haus. Wie alt ist deine Stieftochter? Die wird 17. Ja. Wie viel wiegt sie denn im Moment? Im Moment, ja, was ich im Buch jetzt, da darf man ja auch nicht so reden, das habe ich jetzt mal einfach so reingeguckt, hat sie aufgeschrieben, 36,4. Oh ja. Wie groß ungefähr ist sie? 1,51. Mhm. Seit 2,5 Jahren. Ja. Und jetzt sagst du, geht eure Beziehung vielleicht sogar in die Brüche. Warum? Warum? Ja, 2 Wochen Sonntag ist das hier explodiert. Da hatte ich ein bisschen was getrunken und da ist das alles übergekocht. Weil ich darf da gar nicht am Tisch gucken, wenn sie isst. Das guckst du immer so, die schreibt mich dann an und dann haben wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt. Haben uns angeschrien. Mhm. Ja, und dann ist da die Mutter wieder dazwischen gekommen und dann bin ich dann raus und sie sagte, raus hier. Und seitdem sprechen wir nicht mehr richtig zusammen. Seitdem nicht mehr? Nein. Mhm. Also nur das Nötigste, ich soll mir eine Wohnung suchen. Was wirfst du dem Mädchen denn vor? Was ich dem Mädchen vorwerfe? Ja. Ich werfe dem Mädchen gar nicht so, denn sie ist ja krank. Aber wie gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann das nicht sehen, wie die hier verhungert. Mhm. Eigentlich müsste ja deine Freundin, deine Partnerin genauso denken. Ja. So haben sie auch mal gedacht. Und wir hatten auch das letzte Mal, wo sie aus dem Krankenhaus kam, haben wir gesagt, unser Essen geht hier so weiter, hier wird nichts abgewogen. Und wenn sie dann wieder runterhungert, dann geht sie wieder in die Klinik. Die war ja schon am Port dran, im Krankenhaus und alles drum und dran. Ne? Aber es ist immer wieder, da ist sich jetzt darauf eingelassen worden, mit 38 Kilo kann sie leben. Und alle Ärzte und alle lassen sich jetzt darauf ein. Dann werde ich nicht mit fertig. Was glaubst du denn, was deine Partnerin zu der aktuellen Situation denkt? Nimmt sie es so hin? Ja, sie hat gesagt, sie will die Zeit noch genießen, so lange wie sie sie hat. Was heißt das denn? Denkt sie, sie stirbt oder was? Ja. Ach. Na, das klingt aber gruselig. Das heißt, sie hat sie fast schon aufgegeben. Sozusagen. Die Ärzte haben sie auch alle aufgegeben. Die letzte Klinik im Mal, die haben sie auch gesagt, das wird eine Drehtürpatientin. Die wird mal nach Hause, mal eine Klinik, mal im Krankenhaus und, und. Und das kannst du nicht mit ansehen, weil du das Mädel gerne hast und dich total... Ja, ich hab's da aufgezogen hier mit, ne? Die waren damals noch im Kindergarten, also 11 Jahre jetzt. Also quasi fast deine Tochter? Ja. Mhm. Wie verhält das Mädel sich denn dir gegenüber? Ja, ich habe das Gefühl jetzt, dass sie froh ist, dass das alles so eskaliert ist, dass sie dann die Mutter kümmert sich ja von morgen, sie ist auch in Rente, genau wie ich auch, in Frührente. Mhm. Und die kümmert sich nur noch, das dreht sich alles nur noch um Jacqueline, Jacqueline hier, Jacqueline da, die braucht nur mit dem Finger schnippen und dann wird alles gemacht. Mhm. Was würdest du denn gerne, was geschehen sollte? Ach, was geschehen sollte? Ich weiß keinen Rat mehr, Romian, ehrlich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Würdest du gerne sehen, dass sie nochmal oder so schnell wie möglich wieder in die Klinik geht? Ja, das wäre das Allerbeste für uns alle. Mhm. Würde die Jacqueline das denn auch wollen? Nein, die zieht jetzt voll die Schule durch. Die will ihr Abi, die waren heute wieder in der Schule da zum Vorgespräch, um ein Abi zu machen. Die hat ja Zensuren, da sind ja alles nur eins. Wenn die mit einer 2 nach Hause kommt, dann ist ja diese Krankheit. Dann fängt die an zu heulen und es bricht eine Welt zusammen. Mhm. Also die Kraft hat sie noch, dass sie zur Schule gehen kann. Ja, aber mit Kopfschmerzen. Ich krieg das jetzt mit, weil ich höre das dann immer. Die kommt mit Kopfschmerzen nach Hause, die schafft es körperlich gar nicht mehr. Wie viel überhaupt isst sie denn? Du hast es ja beobachten können. Romian, das ist so wenig, dass die schummelt ja auch. Die haben ja vorher haben sie gesagt, morgens so und so viel und dann mit Marmelade, ich schmeiß die Hälfte von der Marmelade weg. Mhm. Ich guck den Mülleimer dann nach und meine Frau, die akzeptiert das alles so. Ich weiß nicht, wie das hier weitergehen soll. Erbricht die Jacqueline auch? Nein, das nicht. Also sie isst einfach, sie isst wenig. Sie isst ganz wenig, oder ja. Fast nichts. Fast gar nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei euch die Nerven blank liegen. Und ich kann dich sehr gut verstehen, dass du da vielleicht dann auch mal, dass man dann nicht immer bei klarem Verstand ist, wie man reagiert und was man macht. Letztendlich ist es aber jetzt fatal, dass ihr beiden, ihr Erwachsenen, dass ihr nicht an einem Strang zieht. Ja. Wie ist eigentlich, abgesehen jetzt von diesem Konflikt, wie ist eigentlich die Beziehung zu deiner Partnerin? Das ist sehr gut. Oder kann man das gar nicht mehr wegdenken? Ist alles deshalb kaputt gegangen? Ja, das ist seitdem. Wir haben uns super verstanden. Ja, klar gibt es immer überall bei Streitigkeiten, aber wir lieben uns auch jetzt noch. Ich habe sie gefragt, da liebst du mich nicht mehr. Das ist sicher, sagt sie. Mhm. Vielleicht wäre es wirklich klug, dass, wenn du dich, so schwer es dir auch fällt, das kann ich gut nachvollziehen, dass du dich zunächst etwas zurücknimmst, auch wenn du sagst, ich kann das nicht mehr sehen. Dass ich ausziehe, oder? Nee, dass du einfach wirklich nicht den Konflikt suchst, sondern das alles so hinnimmst zunächst, wie es ist. Mhm. Aber, was ich noch viel wichtiger finde, ist, vielleicht könntest du mit deiner Partnerin zusammen zu einer Beratungsstelle gehen. Ich glaube, wenn man so nah in so einer Problematik hängt, kann man irgendwann nicht mehr vernünftig miteinander reden. Da braucht man jemanden, der das ein bisschen ordnet. Also ideal wäre es, wenn ihr beide jetzt hier sitzen würdet, du und deine Partnerin. Wir könnten zu dritt ganz normal reden. Ja. So stelle ich mir das vor, wenn ihr zu einer Beratungsstelle geht. Ich meine, ich bin ja schon in Therapie. Da habe ich ja Dienstag wieder Therapie. Mhm. Und da habe ich mir das auch jetzt schon so überlegt, ob ich da mal nach einem neutralen, ob ein neutraler Therapeut da uns mal helfen kann, wo wir uns mal zusammensitzen. Denn ich möchte ja auch lernen, wie mit der Sache besser umzugehen. Genau. Was hat denn dein Therapeut dir empfohlen, wie du dich verhalten sollst in der jetzigen aktuellen Situation? Ja, die sieht das jetzt auch nicht ein, dass das alles jetzt nach Jacquelines Nase hier läuft. Mhm, Das kann nicht sein, dass sie gewinnt so in dem Sinne, dass sie ihre, sie meint jetzt, dass meine Frau mit in der Magersucht reingerutscht ist. Und da weiß ich nicht, wie wir da wieder rauskommen. Also, ist denn deine Frau, ist die dafür zu haben, für sowas, dass ihr gemeinsam zu einer Beratungsstelle geht? Ja, die war ja auch schon mal in Behandlung gewesen, deswegen, und das hat sie auch abgebrochen, da ist sie jetzt auch schon 8 Monate sowas nicht mehr. Ich rate euch das dringend. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Hm? Wenn dir daran gelegen ist und wenn ihr daran gelegen ist, dass ihr wieder zueinander findet. Die Fronten sind verhärtet, dann geht zu einer Beratungsstelle. Macht es. Und wenn sie nicht mitgeht, dann versuch du zunächst alleine, das kannst du wiederum auch mit deiner Therapeutin machen, dass du da nochmal einen Weg suchst. Aber am allerbesten wäre es, wenn ihr da wirklich zusammensitzen würdet und gemeinsam sprechen könntet. Das ist eine vertrackte Situation, das kann ich mir schon gut vorstellen. Eine Angst, ich habe gerade schon einen Kollegen gesagt, da ist ja jetzt vor ein paar Tagen schon diese eine Frau da mit 25 schon, die mit den 2 Kindern von dem Musiker, die Tochter. Mhm. Die hatte doch auch nur diese Gemüsesäfte da sich ja, da. Ja, das ist eine furchtbare Erkrankung und deine Sorge ist absolut berechtigt und das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Wahrscheinlich sind die Sorgen tief im Inneren deiner Partnerin auch. Und die ist verzweifelt und reagiert im Moment so, wie sie reagiert. Also, geht zusammen irgendwo hin. Frank, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Ja. Und dann geben wir dir einige Beratungsstellen in eurer Umgebung an die Hand und dann schlag es bitte deiner Partnerin vor. Das wäre super. Ja. Ja. Gut, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön. Du, okay, ja? Sehr gerne, Frank. Alles Gute. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. So, liebe Leute, an dieser Stelle nochmal unser Aufruf oder mein Aufruf in eigener Sache. Wir suchen euch, ihr, die ihr hier in der Nacht ganz tapfer uns immer zuhört und Fans dieser Sendung seid. Wir suchen euch für ein Fernsehprojekt. Wir wollen mit euch ein Interview über euch und über diese Sendung machen. Und insbesondere suchen wir eben Leute, die nachts arbeiten. Wir suchen Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter, die uns nachts hören, Nachtwächter, Lkw-Fahrer oder gerne auch Taxifahrer. Wenn ihr Lust habt, euch vor einer Kamera ein bisschen zu äußern über euch und auch über diese Sendung hier und warum ihr uns regelmäßig hört, dann mailt uns doch bitte domian@wdr.de, Betreff oder Stichwort Film. Wir sind sehr gespannt und wir freuen uns drauf. So, meine Lieben, das war's heute in der Technik Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch wieder da, morgen ist der letzte Tag vor unserer Osterpause und dann gehen wir für 2 Wochen in die Osterpause. Aber morgen ist alles wie gehabt, freie Themennacht und gerne könnt ihr wie immer ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht. Bis morgen, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dann, tschüss.